Was eine Generation bildet, ist, wer mit uns Erlebnisse und die Erinnerung daran teilen kann. Allerdings haben die Medien den Erinnerungshorizont in den letzten Jahrzehnten radikal ausgeweitet. Heute können wir entferntes Geschehen als nah, als quasi Erinnerung erleben. Wir waren Augenzeugen, doch nicht vor Ort. Wir, das ist allerdings nur jener Teil der Weltbevölkerung, der über Fernsehen und einen Internetanschluss verfügt. Das folgende Feature erzählt die Geschichte der magnetischen Erinnerung und zugleich, wie das Wissen vom Menschen das Wissen des Menschen verändert hat. Es schlagen die Funken. Weit sichtbar und hörbar. Aus dem Funkhaus. Die Vergangenheit reproduzierbar. Der Empfang ist gut. Aus alten Eisen werden Funken geschlagen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Maschinen tasten Magnetbänder ab. Touchscreen. Erinnerungen steigen auf. Televisionen. Erster Weihnachtstag 1952. Der Beginn des Retrospektivtheaters. Deutsches Fernsehen. Sehhilfe für die Gegenwart und Erinnerungskiste in einem. Zeitmaschine. Telepathie und Television. Hellseherei. Hell-Dunkelseherei. Göttlich der Funke. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1887, 88. In Karlsruhe Heinrich Hertz illuminiert, als ihm unter Verwendung einer Funkenstrecke der Nachweis elektromagnetischer Wellen gelingt. Das Programm von Funk und Fernsehen finden Sie wie gewohnt in der Funkuhr. Navigation im Raum. Mit dem Kompass. Ist seit langem ergänzt von der Navigation in der Zeit. Durch das Archiv. Doch nun machen die radial. Das heißt gleichmäßig sich nach überall hin ausbreitenden Wellen des Elektromagnetismus das Archiv. Das vorliegende Material prinzipiell für jedermann verfügbar. Broadcasting. Zentralisierte Verteilung an zerstreute Individuen. Und die Bereitstellung technischer Apparaturen, die Mitschnitt und magnetische Speicherung erlauben. Tonband, Audiokassette, Videokassette, CD, LP, DVD, Festplatten und Massenspeicher. Lassen am Ende? Heute. Der Download-Vorgang hat begonnen. Noch die entlegenste Seele sich an Dinge erinnern, die sie persönlich nie erlebt hat. Magnetische Erinnerung über die Elektrifizierung des Wissens. Sendung von Thomas Palzer. Alles klar. Mit Heiko Obermöller, Udo Thies, Alexander Kuhn, Stefan Preis, Yvonne Cornelius. Regie D.W. Meissner. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wunsch nach umfassender Weltaneignung, der den Menschen beseelt und der ihn zu materiellen wie spirituellen Werkzeugen hat greifen lassen, um sich von der Natur zu emanzipieren. Von der Biologie, in der die Vergangenheit herrscht. Und um Herr über die Gegenwart zu werden. Um den klimatischen Wechsel der Jahreszeiten vorherzusagen, um Hunger und Krankheiten zu kontrollieren. Die Tagesschau meldet sich wieder um 0.30 Uhr das Wetter. Nimmt selbst Vergangenheit und Zukunft von seinen Allmachtsfantasien nicht aus. Das dreigefaltete Konzept der Zeit, das er entwickelt, sieht lange in der Vergangenheit, in der Tradition, den Ort des Wissensspeichers. Doch mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften und der Industrialisierung springt der Funke in die Zukunft über. Womit einmal der Ort gesehen wird, an dem das Wissen des Menschen potenziell allumfassend, der Speicher enzyklopädisch sein werden. Statt Tradition, Innovation. Science und Fiction gehen die Ehe ein. Das Paradies, das lange hinten lag, liegt plötzlich vorne. Nur folgerichtig, wenn Filippo Marinetti 1910 in Venedig den Sachverhalt auf die Formel bringt. Futurismus ist Hass auf die Vergangenheit. Que sera, sera, whatever will be, the future is not ours to see. Que sera, sera, what will be. Der Umschwung hat Folgen für das Konzept der Erinnerung. Wie kann man sich an die Zukunft erinnern? Nur wenn sie abgeschafft ist, wird man sich an sie erinnern können. Wenn die Zukunft und ihr Opponent Vergangenheit in die Gegenwart geholt und im Hier und Jetzt präsent und bearbeitbar sein werden. Wenn das Gedächtnis nicht mehr zeitlich, sondern räumlich verfasst ist. In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt. Und in der Zukunft wird nie einer leben. Sondern die Gegenwart allein ist die Form allen Lebens. Im räumlichen Nebeneinander der Gegenwart ist das Nacheinander der Zeit übersetzt. Wer die Gegenwart gesehen hat, der hat alle Dinge gesehen. Jene, die in der unauslotbaren Vergangenheit geschahen, jene, die in der Zukunft geschehen werden. Sagt der römische Philosoph Marc Aurel. Biep. Simultanität, Synchronizität, Interferenz. Biep. Die Informationen überlagern sich. Biep. Wie das Radiohörer in den 20er Jahren erleben. Biep. Sanctum tum, sanctum tum. Filippo Tommaso Marinetti. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. When I was young, I fell in love. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera. What will be, will be. Seit Mitte der 70er? 60er Jahre. Markiert das Auftauchen des Kassettenrekorders. Videorekorders. Auf dem Massenmarkt einen tiefgreifenden Bedeutungswandel in der Epoche der Telemedien. Um das zu verstehen, muss daran erinnert werden. Wir erinnern uns. Das ab 1910. Vom Eiffelturm zweimal täglich das Zeitzeichen ausgestrahlt wurde. Beim nächsten Ton ist es. Vor allem Schiffen auf hoher See diente das der sicheren Navigation. 1910 beginnt also die Karriere des exakten Zeitpunkts. Werden in der Folge von zentraler Seite, nämlich von Radio und Fernsehen, nachdem sie sich in der Nachkriegsöffentlichkeit fest etabliert haben, Zeitstrukturen festgesetzt. Noch immer ist die Tagesschau um 20 Uhr in Deutschland ein Termin, mit dem der Abend offiziell eingeleitet wird. Fernsehzeit produziert soziale Zeit. Bekommen die Menschen nun Apparate an die Hand, mit denen sie manipulativ in den technisch vermittelten audiovisuellen Zeitstrom eingreifen können. Fast. Rewind. Die Menschen nun Apparate an die Hand, mit denen sie manipulativ in den Zeitstrom eingreifen können. In Verbindung mit einer Kamera wird es ihnen nun vom Rekorder ermöglicht, Sequenzen der eigenen Lebenszeit zu konservieren, sie immer wieder anzusehen und immer wieder neu zu bewerten. Fast. Rewind. Vieles erledigt sich allein dadurch, dass einfach Zeit verstreicht. Die massenhafte Verbreitung der Fotografie im 19. Jahrhundert, die zuvor nur betuchten Kreisen vorbehaltene Porträtmalerei demokratisiert und nach unten öffnet, so erlaubt es die billige Videotechnik nun jedermann, Lebenszeugnisse von sich zu erstellen und zu bearbeiten. Zeugen des Jahrhunderts. Ein audiovisuelles Archiv wird geboren, das zusammengesetzt aus professionellen Nachrichten, Sendungen und Dokumentationen sowie aus ungezählten Amateuraufnahmen die Heraufkunft der Zeitmaschine im 20. Jahrhundert bezeugt. Stars shining bright above. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream, oh little dream of me. Zeit verwandelt sich in Kunstzeit. Der Zeitfall biegt sich in sich selbst zurück und wird kreisförmig. Die Erde wird wieder eine Scheibe. Fest, Platte. Gelebtes Leben kann jederzeit auf den Schirm geholt und dort in die Präsenz zurückgeholt werden. Live-Sendungen können aufgezeichnet und in der Zukunft als etwas Vergangenes, asynchron als gegenwärtig erlebt werden. Magnetköpfe, Schreibköpfe erlauben so das Blättern in der audiovisuellen Zeit. Nehmen wir an, ich komme nach Hause und telefoniere mit einem Freund. Danach höre ich den Anrufbeantworter ab und stelle fest, dass derselbe Freund mir darauf eine Nachricht hinterlassen hat. So höre ich das, was dieser mir vor dem Gespräch auf den Rekorder gesprochen hat, erst nach dem Gespräch ab. Archiv. Oder an Archiv. Uhrenvergleich. Der Rekorder versetzt das Publikum in die Lage, sich aus dem laufenden Programm auszuklinken und Sendungen, Nachrichten und Filme zu einem Zeitpunkt anzusehen, den es selbst bestimmt. Schon GEZ alt? Die heutigen Festplattenrekorder erlauben zeitversetztes Fernsehen. Während Sie einen Film, den Sie gleichzeitig aufnehmen, verfolgen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, die Pausentaste drücken und anschließend den Film nahtlos und ohne Unterbrechung zu Ende sehen. Sowie das Aufnehmen von Spielfilmen unter Aussparung der lästigen Werbeblöcke. Die logische Fortsetzung des Rekorders ist der Computer. Den Alan Turing zur Entschlüsselung der deutschen Enigma-Verschlüsselungsmaschine erfand und den er in seinem ersten Entwurf Tape nannte. Achtung, Aufnahme. Stay nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stay nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Zumal beim Fernsehen gab es aufgrund der aufwendigen Technik lange keinen Ort außerhalb des Mediensystems. Mit dem Rechner, dem Internet als allen zugängliche Plattform und mit der Videotechnik hat sich das radikal geändert. Im Computer werden Film bzw. Tonkunst und Volk wieder zusammengeführt. Bitte ein Bit. Das Bit als weltweite Währung, als universeller Transmissionsriemen, ganz gleich, ob es sich um Bilder oder Töne, Zahlenreihen oder Texte, um Vergangenes, Gegenwärtiges oder Künftiges handelt. Bitte ein Bit. Der Computer vereinigt die vormals getrennten Medien Ton, Bild und Schrift. Computer erzeugen synthetische Welten. Synthetische Welten für eine synthetisierte Zeit. Wie nur finde ich meine Erinnerungen wieder? Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Haus. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. So schön. Schön war die Zeit. Beginnen wir von vorn. Ja, beginnen wir von vorn. Irgendwo muss man anfangen. Mitte des 18. Jahrhunderts. Also 100 Jahre vor Hertz Nachweis elektromagnetischer Wellen. Vor den Maxwell'schen Gleichungen, in denen Elektrizität und Magnetismus vereint und die Optik in den Elektromagnetismus integriert werden. besonders in den sogenannten besseren Kreisen, Elektrisiermaschinen zur Belustigung der Gäste eingesetzt. Eine hübsche, auf einem Isolierschemel stehende Empfangsdame, die über einen versteckten Draht mit einer Elektrisiermaschine verbunden ist, begrüßt die ankommenden Gäste mit einem aufsehenerregenden Funkenkuss. Man sagt, es hat gefunkt. Funkspruch an alle. Die Elektrisiermaschinen führen zu einem neuen Körperbild vom Menschen. Der Mensch stellt sich dar als ein Amalgam aus Reizen. Wer den Reiz kontrolliert, kontrolliert den Menschen. Reize lassen sich elektrisch erzeugen, per Funk übermitteln und am Zielort wieder in elektrische Reize übersetzen. Die Entfesselung des Prometheus. Nach dem Feuer den Göttern nun auch den Strom zu klauen. Bald darauf, am 22. März 1792. Wir erinnern uns. Stellt der Bürger Claude Schapp der französischen Nationalversammlung das Projekt eines optischen Telegrafenapparats vor. Und der funktioniert? 2 Jahre später, ab 1794. Dann so. Auf der 210 Kilometer langen Strecke zwischen Paris und Lille werden 23 Signalmasten installiert. Die Signale werden per Fernrohr abgelesen und zum nächsten Masten übermittelt. Eine Depesche, die zuvor für die Strecke per Botenstaffette 24 Stunden benötigte, lässt sich nun in weniger als einer halben Stunde übertragen. Eine Einrichtung mit hohem Symbolwert. Von nun an wird in Echtzeit regiert. Man spricht von Signal- und Zielschreiberei in die Ferne. Die Botschaft löst sich von ihrem materiellen Träger. Morsezeichen verkürzen mit dem ersten Transatlantikkabel 1865-66 zwischen Europa und Amerika verlegt. Die Geschwindigkeit von Nachrichten, die zuvor selbst mit den schnellsten Dampfern noch mindestens 2 Wochen unterwegs waren, auf Sekunden. Sekundengenaue Abrechnung. Eine Entwicklung, die im Elektromagnetismus endet. Der drahtlosen Übertragung von Kräften. Statt Morsezeichen kommt nun Sprache und Musik über den Äther. Elektrische Kräfte dienen dabei als eine Art Schalter. Strom an, Strom aus. Schaltkreise werden im schnellen Wechsel geöffnet und geschlossen. Bad boys, stick together, never sad boys. Du-du-du-du-dum, woo-hoo, good guys. They made rules for fools, so get wise. Du-du-du-du-dum, woo-hoo, bad boys. Stick together, never sad boys. Doop-doop-doop-doop-doop, woo-hoo, good guys. They made rules for fools, so get wise. Doop-doop-doop-doop-doop, woo-hoo. Zeitgleich mit dem Funk entsteht zur Jahrhundertwende der Film, Basis des Fernsehens, des gefunkten Bildes. Das Magnetophon ist schon erfunden. Jetzt können Stimmen, Geräusche, Musik, stehende wie bewegte Bilder aufgezeichnet, übertragen und magnetisch gespeichert werden. 0 und 1 speichert werden. Sind entfernte Verwandte von Punkt und Strich im Morse-Alphabet. Alles eine Frage der Übersetzung. Alles beruht auf dem Telefon. Radio, Fernsehen, Internet. Weit über die Hälfte der Menschheit hat in ihrem Leben noch nie telefoniert. 1993. Machen Bill Clinton und Al Gore, machen den, dessen Vater sich schon um den Ausbau des amerikanischen Autobahnnetzes verdient gemacht hat, machen den Information Highway zur Staatsaufgabe. Als Samuel Finlay Breeze Morse, übrigens ein leidenschaftlicher Daguerreotypist, 1872 reich und berühmt stirbt, existieren weltweit 1 Million elektrischer Telegrafenleitungen. Zu dieser Zeit kosten 4 Worte 1 Cent. 1866. Sind die USA mit 22.000 Telegrafenstationen total vernetzt. Aufgabe der Telegrafie, sagt Morse, sei es, die ganze Oberfläche dieses Landes mit Kanälen für diese Nerven zu überziehen, die mit der Geschwindigkeit des Gedankens ein Wissen über alles, was in diesem Land geschieht, verbreiten, Morse, und so in der Tat alle Menschen zu Nachbarn machen. Morse. Wireless Local Area Network, WLAN. Inzwischen haben wir überall, vor allem an Raumschleusen wie Hotels, Bahnhöfen und Flughäfen, Anschluss ans Netz. Raum und Zeit verschmelzen zu einem singulären Ort. An jedem Punkt kann alles aus jeder Zeit empfangen werden. So wird mit dem von Morse erfundenen Strichcode das Global Village gegründet. Brazil, one heart were entertained in June. We stood beneath the number moon. And softly whispered some soon we kissed. And clung together then. Tomorrow was another day. The morning found me miles away. With still a million things to say now. Brazil, Brazil, Brazil. Oh, my love, good old Brazil. Die Transformation der Zeit in Kunstzeit durch Medientechnik und magnetisches Gedächtnis zieht einen Wandel im Begriff der Generation nach sich. Was bedeutet heute Generation? Eine Generation wird gebildet von denen, die mit uns Erlebnisse und Erinnerungen teilen. Immer mehr Erlebnisse und Erinnerungen sind heute technisch verfasst. Schallplatten, CDs, Filme, Videospiele, Fernsehereignisse, Fußballweltmeisterschaften. Romy Schneiders legendärer Satz in einer Talkshow zu dem Bankräuber Burkhard Driest. Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Das Moorhuhnspiel, das durch die deutsche Bürolandschaft flutete. Der Anschlag vom 11. September auf das World Trade Center. Big Brother, Deutschland sucht den Superstar. Bill Clintons Telebeichte. I never had sex with this woman. Generationen zeichnen sich heute also durch einen gemeinsamen Lebensstil aus. Dadurch, dass sie die gleiche Musik hören, die gleichen Filme gesehen haben, in der gleichen Art und Weise Medien nutzen. Radio, Fernsehen und World Wide Web haben in den letzten Jahrzehnten den Erinnerungshorizont enorm ausgeweitet. Alle Medien sind Erweiterung bestimmter menschlicher Anlagen. Seien sie psychisch oder physisch. Marshall McLuhan. Indem sie es etwa ermöglicht haben, entferntes Geschehen als nah... als Erinnerung. ...zu erleben. Wobei diese Quasi-Erinnerung wiederum nur jener Teil der Welt... teilt. ...der über ein Telefonkabel oder Internetanschluss verfügt. Ein unmittelbares Erleben liegt nicht vor. Wir sind Augen- und Ohrenzeugen, waren aber nicht vor Ort. Unser Zeitalter ist in erster Linie vom Zusammenbruch geschlossener Systeme, fortlaufender Erzählungen und Erfahrungsmuster geprägt, mithilfe derer sich eine Gemeinschaft auf natürliche Weise selbst erlebte. Sagt der französische Philosoph Jean-Christophe Bailly auf der Dokumenta 10. Wir erinnern uns. Well, my friends, that's who I am. I'm her yesterday, man. Well, my friend, that's who I am. That's what I am. Yesterday, man. Zurück ins Zeitalter der Französischen Revolution. Wir erinnern uns. 1775. Entdeckt der österreichische Philosoph und Theologe Franz Anton Mesmer eine vollkommen neue Welt. Die Welt des animalischen Magnetismus. Seine Methode, die er aus der Entdeckung energetisch-magnetischer Kräfte ableitet, beruht auf einer Art Übertragungsheilung. Auf Hypnose, Suggestion. Durch seinen Schüler Marquis von Puy-Ségur und andere Psychonauten bekommt der Mensch ein Tape eingeschrieben. Ein Speichermedium namens... Das Unbewusste. I tape it all. Ein Klebeband, an dem Erinnerungen und Erfahrungen haften bleiben. I tape it all. Wird später Andy Warhol sagen. Fortan sind die Informationen, die wir in unserem Körper gespeichert haben, durch Hypnose und Suggestion oder, wie bei der Psychoanalyse, durch Übertragung auf den Analytiker abrufbar. In theoretischer wie therapeutischer Hinsicht... Betont Sigmund Freud in seinem Aufsatz Kurzer Abriss der Psychoanalyse von 1928. Verwaltet die Psychoanalyse ein Erbe, das sie vom Hypnotismus übernommen hat. Von Oktober 1885 bis März 1886. Ist Freud in der Pariser Klinik Salpêtrière Augenzeuge der triumphalen Wiederbelebung der mesmeristischen Tradition der Hypnose durch den Arzt Jean-Martin Charcot. Den sichtbaren Raum der Hypnose bei Charcot, den dieser in seinem von ihm Amphitheater genannten Hörsaal den Studenten vorführt. Übersetzt Freud in den Unsichtbaren der Psychoanalyse. Record. Ein Hörraum, in dem nur das Wort zählt. Record. Den Magnetismus aber übernimmt Freud als Modellgeber für die Psychoanalyse. Record. In ihr sind Speicherung und Übertragung miteinander gekoppelt. Alles liegt so weit, so weit. Alles liegt so weit, so weit. So schön. Schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Der Fernsehapparat als technische Kopie des Magnetiseurs. In den frühen Jahren der Bundesrepublik spricht man von den sich massiv verbreitenden Fernsehapparaten als Hypnotiseuren des Zimmers. Was in einem Menschen gespeichert ist, wird in der Hypnose abgerufen durch Übertragung auf den Hypnotiseur. Das animalische Tonband ist, als Echo auf das Magnetophon, erfunden. Okkultismus ist die Kehrseite der Entfaltung der Technik. Meint Walter Benjamin. Hellsehen und Fernsehen. Im Konzept der Ätherwellen verbindet sich okkultes und elektrisches Fernsehen. Das wird deutlich im Begriff des Fernsehens selbst, der durch die wechselseitige Beeinflussung von Okkultismus und Technologie entsteht. Telegrafie, Telepathie, Telefonie, Telekinese, Television. Der Mensch wird in die Welt jener Apparaturen eingepasst, die sich ihm in damaliger Zeit allmählich überzustülpen beginnt. Telefon, Radio, Tonband. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Alles liegt so weit, so weit. Das Wesen der Technik, sagt der Philosoph Martin Heidegger, ist selber nicht wieder etwas Technisches. Das Wesen des Radios ist nicht ein kleines Radio im Radio. Um das Nervensystem zu verstehen, wird das Leitungsverhalten des elektrischen Stroms herangezogen, werden An- und Ausschlüsse über das Modell der Elektrizität erklärt, sowie Hochrechnungen über die jeweiligen Geschwindigkeiten angestellt. Stellt der Medienwissenschaftler Stefan Rieger in seiner Untersuchung die Ästhetik des Menschen über das Technische in Leben und Kunst fest. Mit anderen Worten, der Elektromagnetismus betrifft nicht nur die Kommunikation zwischen den Menschen, sondern zugleich auch den Menschen selbst. Er ist Hellseher und Fernseher zugleich. In seiner Schrift Die Magie als Naturwissenschaft aus dem Jahr 1899 behauptet Karl Duprell: Hellseherisch. Der Okkultismus sei die eigentliche Philosophie der Technik. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Erst kürzlich. Die Wissenschaft ist eine Wissenschaft. Wissenschaft ist eine Wissenschaft. Die Wissenschaft. Hat die Auswertung von Messdaten des Sonnenwindes der letzten 38 Jahre die NASA-Wissenschaftler verblüfft. Das sich ständig ändernde Magnetfeld der Sonne kehrt, wie die Daten belegen, alle 11 Jahre in seine ursprüngliche Position zurück. Wir wissen jetzt, erläutert Dr. Marcia Neugebauer, Gastwissenschaftlerin am NASA Jet Propulsion Laboratory, dass das Magnetfeld der Sonne ein Gedächtnis hat und nach einem 11-jährigen Sonnenzyklus wieder in etwa die gleiche Konfiguration zeigt. Das Gedächtnis, ein magnetischer Effekt. Okkultismus der Naturwissenschaft. Die Wissenschaft. Hirnströme erzeugen elektrische Felder und elektrische Felder haben magnetische Eigenschaften. Auch die Erde ist ein Magnet. Zuweilen tauschen Nord- und Südpol die Ladung. Wenn wir uns erinnern, werden bestimmte elektrische Muster aufgerufen, gewissermaßen Induktionen vergangener Erlebnisse. Wir erinnern uns. Vielleicht erinnert sich auch die Erde. Stars fading, but I linger on dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till down dear, just in the years. Haben Hypnose und Psychoanalyse dem Menschen das Tape implantiert? Wird ein solches Magnet- oder Klebeband nun um die ganze Erde gespannt. Das Internet. Ein permanent um die Erde fließendes Archiv, ein Aufzeichnungsstrom, welcher von jedermann jederzeit angezapft werden kann. Universales Menschheitsgedächtnis. Statt begrenzter personaler Erinnerung. Die theologische Dimension, die das Internet aufweist, offenbart sich darin, dass es jenen Gott beerbt, der früher einmal alles gewusst und alles gesehen hat. Jetzt ist es das Internet, das alles weiß und via Satellit und Webcam alles sieht. What you see is what you get. Sweet dreams, the sunbeams find you. Sweet dreams that leave our worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Auch die Sendungen der Sender besitzen in der Sendung eine religiöse Dimension. Gott ist eine Sonderform des Magnetismus. Der Magnet, Modellgeber für die Mediengesellschaft. Zum einen überträgt der Magnet Informationen auf die durch ihn magnetisierten Teile. Zum anderen speichert er die Informationen, die er überträgt. Magnetismus ist Programmierung auf der Ebene der Raumachsen. Die Dinge richten sich aus. Magnetismus beschreibt die mechanische Ausrichtung, Induktion die elektrische. Auf Seiten der Humanwissenschaften hält die Psychologie für das gleiche Phänomen den Begriff der Suggestion oder Hypnose bereit. Beeinflussung. Propaganda. Magneten beeinflussen ihre Umgebung. Eben eine Form der Programmierung. Die Magneten sind Übertragung und Speicherung miteinander verknüpft. Die Aufgaben, die Gott dem Menschen übertragen hat, Achtung, hat dieser in den 10 Geboten gespeichert. Sendung, Achtung, Sendung. Ausrichten. I'm her yesterday man. I'm her yesterday man. I'm her yesterday. Der elektrische Magnetismus hat alles in allem dem Menschen die Macht verliehen, Wissen und Erfahrung aufzuzeichnen, zu bearbeiten, drahtlos mitzuteilen, sowie zu speichern. Timecode 10 Minuten 23 Sekunden 14 Frames. Auf das elektrische Hören auf Distanz ist das elektrische Sehen auf Distanz erfolgt. Und beides schießt heute im elektrischen Erinnern auf Distanz zusammen. Nur dabei statt mittendrin. Von Wissen, Erleben und Erfahrung sind wir zunehmend nur noch von Ferne berührt. Die Welt nehmen wir wahr, wir empfinden sie aber nicht mehr. Die Welt nehmen wir wahr, wir empfinden sie aber nicht mehr. Um Wissen zu elektrifizieren, muss vorausgesetzt sein, dass nicht mehr über Farbe und Stimmqualität gesprochen wird, sondern über Licht- und Tonfrequenzen. Bewegung ist in Bildsequenzen zerlegt und nur darstellbar als Bewegungsillusion. Bilder sind keine Bilder, sondern Symptome von chemischen und elektronischen Prozessen. Wissen, Wissen, Wissen. Qualitäten werden umgerechnet in Quantitäten. Beim technisch vermittelten Bild werden die Sichtbarkeit von der Anwesenheit der Sache getrennt. Sie ist da, denn sie ist sichtbar. Mit anderen Worten, der Raum wird entzeitlicht, weil es keine Rolle mehr spielt, ob die Sache gegenwärtig oder vergangen ist. Sie ist da, denn sie ist sichtbar. In der Repräsentation wird Präsenz zurückgeholt. Alles eine Frage der Festplattengröße, der Aufnahmekapazität, der Abtast- und der Übertragungsrate. Wenn Vergangenheit dann Vergangenheit ist, wenn ich mich auf sie beziehe, geht mit der Veränderung von Vergangenheit zu medialen Ereignissen. Eine Veränderung desjenigen einher, der sich auf sie bezieht. Synchronisation der Zeitebenen, alles Interferenzen. Passiert gleichzeitig. Alles passiert gleichzeitig. Bad boys, stick together, never stop boys. Dup, dup, dup, dup, dup. Bad boys, stick together, never stop boys. Dup, dup, dup, dup, dup. Bad boys. Während des Ersten Weltkriegs erreichen die täglichen Nachrichten von die Front, die Zeitungen ebenso per Funk wie die Befehle der Kommandozentralen der Front. In die Kunst als Sendung, sagt Dieter Daniels. Zeitraum. Gleichzeitig passiert alles. Drama des simultanen Zeitalters. Raumzeit. Ein von Videokameras überwachter Kuhstall in Burgund neben einem australischen Ureinwohner, der unter dem entsetzten Blick eines Urlaubers aus Frankfurt seinen immer geringer werdenden Fang in eine Plastikwanne made in Taiwan schüttet, zur Empörung der künftigen Benutzerin, und der in Frankreich aus rumänischem Geranienextrakt und aus Walöl hergestellte Lippenstift, der für eine Großfarm arbeitet und seinerseits die Herden per Helikopter überwacht, ein buddhistischer Mönch in US-amerikanischen Turnschuhen neben einem griechischen Fischer, neben einer Reklame, die im indischen Fernsehen nach nordamerikanischem Muster die Vorzüge einer bestimmten Zahnpasta anpreist. Jean-Christophe Bailly. Gedächtnisraum. Früher beherrschte den Raum, wer den Zugang zum Meer hatte. Heute wird ein Gedächtnisraum programmiert. Das Programm geht rund um die Uhr. Dinge, denen man früher nachlaufen musste, kommen jetzt zu uns ins Haus. Schreibt 1929, daheim, ein deutsches Familienblatt. Kopiertelegraph, Radio-Movie, Bildfunk, Fernkino, Funkfilm, Fernsehsprechverkehr, Bildrundfunk, Fernkinematografie. Wird in der Zwischenkriegszeit das genannt, was später Fernsehen heißen wird und in dem sich Live-Medium mit Retrospektiv-Medium vereinen. Erlebnis mit Erinnerung. Im Zusammenfall von Erlebnis mit Erinnerung. Speicherung und Übertragung. Zeitraum und Raumzeit. Erweist sich auch für das technische Gedächtnis als gültig was? Walter Benjamin, 1929. Schlechthin für das menschliche Gedächtnis festgestellt hat, nämlich dass das Gedächtnis nicht ein Instrument zur Erkundung der Vergangenheit ist, sondern deren Schauplatz. Erleben findet nur auf der Bühne der Gegenwart statt. Ilja Ehrenburg schreibt 1931. Es hassten die Uhrzeiger in Detroit und in Osaka, in Charkow und in Sevilla. Es hassten die Menschen rasch. Das Licht erlischt, der Traum beginnt, ein Wachtraum, ein vernehmlicher Traum, ein Traum laut Plakat. Rasch läuft der Streifen, 18 Bilder in der Sekunde. Ihm kann man keine Ruhe zurufen, ihn kann man nicht zum Stehen bringen. Es hassten die Uhrzeiger in Detroit und in Osaka, in Charkow und in Sevilla. Es hassten die Menschen rasch. Das Licht erlischt, der Traum beginnt, ein Wachtraum, ein vernehmlicher Traum, ein Traum laut Plakat. Rasch läuft der Streifen, 18 Bilder in der Sekunde. Ihm kann man keine Ruhe zurufen, ihn kann man nicht zum Stehen bringen. Der Tiger springt und brüllt. Der Geiger weint, niemand kennt sie. Die stupsnasige Komsomolzin lächelt verächtlich, so lebt man in Paris. In Paris seufzt ein einsames altes Männchen, so also treiben es diese Tiger. Ehrenburg bezieht sich hier noch auf das Kino, auf die Traumfabrik und nimmt vorweg, was später mediale Alltagserfahrung sein wird. Die prinzipielle Simultanität weit entfernter geografischer Räume, die Synchronizität der Ungleichzeitigkeit. Brennend heißer Wüstensand, fern, so fern dem Heimatland. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Brennend heißer Wüstensand, fern, so fern dem Heimat. Die ganze Fremdheit der Welt findet sich von nun an und auf Dauer in jedem ihrer Punkte. Die Medien als Taktgeber der Welt. Abtastrate. Der Kapitalmarkt funktioniert in Echtzeit. Transaktionen werden innerhalb von Stunden, Minuten und gar Sekunden zwischen Volkswirtschaften hin und her geschoben. Auch hier Komprimierung von Zeit und Raum. Karl Schmidt schreibt 1939 in seinem Aufsatz Großraum gegen Universalismus. Die raummissachtende Verwandlung der Erde in einen abstrakten Welt- und Kapitalmarkt sei eine Entwicklung, die vor allem dem angelsächsischen Vorteil dient, vor allem den USA. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. 150 Jahre nach der Erfindung der elektrischen Telegrafie wird 1999 diese Technik außer Dienst gestellt. Die transatlantische Übertragungskapazität durch Glasfaserkabel erreicht 2000 nahezu 110 Gigabit pro Sekunde. das Problem der elektromagnetischen Welle, bei der jede gesendete Information andere gesendete Informationen überlagert. Wird von Guglielmo Marconi 1895 durch die Erfindung des Tuning gelöst, für die er den Nobelpreis erhält. Thomas Alva Edisons Phonograph erweist sich als eine akustische Daguerreotypie, wie es sich 1856 der Fotograf Félix Nadar wünscht. 20 Jahre später, 1875, kündigt das Bimmeln von Graham Bells Telefon eine neue Welt an. Verdichtung und Dehnung von Zeit in der Zeitlupe und im Zeitraffer. In der Schnitttechnik. Schnitt. Zeit wird zeitlos. Der Raum entbindet sich in der Netzwerkgesellschaft vom Ort, wird zu einem wortwörtlichen Utopia. Schnitt. Die Schattenseiten der westlichen Informationsgesellschaft. Schnitt. Die den Ort abgeschafft hat oder abzuschaffen versucht, sind freilich. Schnitt. Flüchtlingsströme. Schnitt. Soziales Elend. Schnitt. Kriminalität. Schnitt. Umweltzerstörung. Schnitt. Kriege um heilige Orte. Schnitt. Bannmeilen und Festungsringe. Gated Communities. Die urbanen Utopien der Städteplaner zu Anfang des 20. Jahrhunderts werden anhand von Magneten und deren Magnetfeldern veranschaulicht und architektonische Wirklichkeit etwa bei Le Corbusier. Jeder Flughafen, den wir betreten, macht klar, dass wir immer dort ankommen, wo wir eigentlich schon sind. Brasil, Brasil, Brasil, oh my love, good old Brasil. Brasil, Brasil, Brasil, oh my love, good old Brasil. Marshall McLuhan sagt, 1953. Die moderne Welt verkürzt alle geschichtliche Zeit ebenso leicht, wie sie den Raum verkleinert. 1953. Alle Orte und alle Zeitalter sind hier und jetzt geworden. 1953. Unsere neuen Medien haben die Geschichte abgeschafft. Auf eine DVD passt ein Filmclip, der den propedeutischen Schritt Neil Armstrongs auf dem Mond zeigt. Kleinen Schritt für ihn. Und dessen legendären Satz vom kleinen Schritt für ihn und großen für die Menschheit hören lässt. Leicht neben der ersten magnetisch gespeicherten Tonaufnahme von Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn im Jahr 1900 auf der Pariser Weltausstellung. Zwischen beiden Ereignissen liegen 69 Jahre und doch liegen sie auf dem Speichermedium direkt nebeneinander. Raumzeit und Zeitraum verschmelzen zu einer künstlichen oder technischen Zeit. In der Rundfunktechnik wird dagegen das Nebeneinander im Raum durch das Nacheinander in der Zeit ersetzt. Bilder werden zeilenweise übertragen und gelesen. Taktgeber Abtastrate. Traditionelle Medien wie Bücher, Zeitschriften und Bilder werden optisch gelesen. Mit dem Elektromagnetismus gewinnt die Taktilität an Vorrang. Nun muss abgetastet werden. Der Morse-Telegraph war schon die technische Kopie des Tastsinns. Schallplatten, Magnetbänder, Festplatten werden von Nadeln bzw. Schreib- und Leseköpfen abgetastet. Touchscreen. Der Schaltkreis ist die Voraussetzung für die magnetische Lesbarkeit der Welt. Im Prozess des Scanning, des Abtastens, Sendens und wieder Zusammensetzens wird Information inszeniert. Im Prozess des Scanning, des Abtastens, Sendens und wieder Zusammensetzens. Die Kamera ist die maschinelle Notation von Ereignissen, die sich dann auf den Bildschirm niederschreiben. Mit dem Abtasten wird unser Begehren an Maschinen delegiert. Wie der österreichische Philosoph Robert Pfaller bemerkt. Videorekorder tasten das Bild ab und sehen es so gleichsam für uns, weshalb wir von uns aufgezeichnete Sendungen nur selten selbst betrachten. Selbst. Studenten haben das Gefühl, die Seiten, die der Fotokopierer für sie abgetastet hat, bereits gelesen zu haben. Das Sehen haben wir an die Kameras, das Hören an die Mikrofone delegiert, deren Beute wir gleichzeitig sind. Yes, sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Eine Fotografie aus dem Jahr 1845, aufgenommen von Daguerre, zeigt Samuel Morse. Ein medienhistorisches Ereignis. Der Erfinder der elektrischen Fernschrift, abgelichtet vom Erfinder des technischen Bildes. Ein medienhistorisches Ereignis. Der Erfinder des elektrischen Beep. Beim elektrischen Telegraph schreibt die Maschine, nicht die Hand des Schreibers. Die persönliche Schrift wird ersetzt durch Maschinenschrift. Beep. Einen elektrisch abgelenkten Stift. In der Fotografie malt die Maschine, nicht die Hand des Malers. Das persönlich gemalte Bild wird ersetzt durch das technische Bild. Ein magnetisch abgelenkter Kathodenstrahl schreibt hunderte von Linien bis zum vollständigen Bild. Fotos aus Fotofix-Automaten etwa sind als Bilder Willem Flusser. Technische Bilder, die sich nicht an mich, sondern an Apparate richten. Nicht an mich. Im Film kommt es viel weniger darauf an, dass der Darsteller dem Publikum einen anderen, als dass er der Apparatur sich selbst darstellt. Walter Benjamin. Mit dem Elektromagnetismus werden Erinnerungen technisch und lösen persönliche Erinnerungen ab. Das Tape erobert die Welt. Es ist das Klebeband, an dem die Erinnerungen haften bleiben. Das Tape. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Meine Lieben, auf der Piazza Colonna, hinter der ich wohne, wie ihr wisst, versammeln sich jeden Abend ein paar tausend Menschen. Die Abendluft ist wirklich köstlich. Wind ist in Rom kaum bekannt. Das würde aber nicht hinreichen. Somit wird die Langeweile durch kurze kinematografische Vorführung unterbrochen. Hinter der Säule ist ein Gerüst für Militärmusik, die also jeden Abend spielt. Und am anderen Ende des Platzes, um das Publikum zu bestechen, sind zwischen zwei Annoncen immer Bilder eingeschoben von Landschaften, Kongonegern, Gletscherbesteigung und so weiter. Eigentlich Reklamen, aber wird auf dem Dache eines Hauses eine Leinwand aufgezogen, auf welcher eine Società Italiana di Fotoreclami Bilder projiziert. Das würde aber nicht hinreichen, somit wird die Langeweile durch kurze kinematografische Vorführung unterbrochen. Mit diesen Leckerbissen sparen sie freilich. Ich habe schon wiederholt dasselbe Stück mit ansehen müssen, wegen welcher sich die großen Kinder und euer Vater mit dabei die Reklamen und eintönigen Fotografien ruhig gefallen lassen. Die Abendluft ist wirklich köstlich. Wind ist in Rom kaum bekannt. Meine Lieben, auf der Piazza Colonna, hinter der ich wohne, wie ihr wisst, versammeln sich jeden Abend ein paar tausend Menschen. Bis 9 Uhr pflegt so der Zauber zu wirken, dann fühle ich mich doch zu einsam im Gewühl. Kehre ich dann um, so macht mich eine Art Spannung in der Menge aufmerksam, dass ich wieder hinsehe und wirklich hat eine neue Vorstellung begonnen, bei der ich also noch bleibe. Bis 9 Uhr pflegt so der Zauber zu wirken, dann fühle ich mich doch zu einsam im Gewühl. Gehe auf mein Zimmer, um euch zu schreiben, nachdem ich eine Flasche frischen Wassers bestellt habe. Die anderen, die zu zweien oder zu undici, dodici lustwandeln bleiben, solange Musik und Lichtbilder anhalten. Sigmund Freud. Am 22. September 1907 aus Rom an seine Familie. Freuds Brief versetzt den Hörer in einen urbanen Raum, in dem die Moderne bereits vorgeprägt ist. Die Piazza als Ort kosmopolitischer Vitalität, wo die architektonischen Wände ihrer eigentlichen Bestimmung entfremdet, entmaterialisiert und zu Projektionsflächen bzw. elektronischen Wallpapers umgewandelt sind, zu gemauerten Leinwänden oder magnetischen Tapeten, die tiefenlose und von jedem Horizont losgerissene Bilder ins Publikum werfen. 1881 wird in den Museen das elektrische Licht eingeführt. Erleuchtete Schaufenster kommen auf, von innen strahlende Bilder, plastische Dias, die Vorwegnahme der künftigen Metropolis als Projektionsfläche, als elektronische Wallpaper. 1881 wird in den Museen das elektrische Licht eingeführt. Wir denken an den Broadway von New York City, an den Alexanderplatz in Berlin, an Moskau, Tokio, Kairo und Istanbul. Wir denken an Lichter der Großstadt von Charlie Chaplin. Eine Sinfonie einer Großstadt von Fritz Lang. Wir fragen uns, ob die Werbung im Fernsehen die Filme unterbricht. Oder ob die Filme nur dazu da sind, um die Werbung zu einzelnen Blöcken aufzulockern. Die Fassaden, vor denen Freud auf der Piazza Colonna in Rom steht und die diese definiert, sind durch projiziertes Licht umgeformt zu einer Kulisse, die aus dem Platz eine Arena, ein Stadion macht. Als Arena oder Stadion fängt die Piazza an, im Zeichen des Spektakels zu stehen. Hier wird die Mosaiktextur von Screens, aufblitzenden Zeichen und elektrischen Lichtreklamen vorgezeichnet, die unsere heutigen Großstädte in ein vielfach vernetztes Feld von Attraktionen verwandelt hat, im Zeichen des Spektakels zu stehen. Weniger ein Gebilde aus Stein und Asphalt, denn ein Konglomerat aus Informationen ist die postindustrielle Stadt. War die Stadt früher in königliche Achsen gegliedert, gedacht und erbaut als Monument, als Symbol der Herrscher, als Haupt des abendländischen Körpers mit seinen nachgeordneten Gliedern? Das Staatswesen als Körper. Ein Gleichnis, das der römische Senator Menenius Agrippa 494 vor Christus formuliert. Darum Hauptstadt. Capitus, der Kopf. Ist die Kapitale heute ein multiples und amorphes Feld von Reizen, ein dekomponierter, enthierarchisierter Körper, aufgeladen mit einer sprunghaft angestiegenen Zahl von Bildern und sprunghaft angestiegener Kommunikation. Dabei aber zugleich ausgesetzt der Erosion des Realitätsprinzips. Das urbane Feld ist entwirklicht und aufgelöst in ein Netzwerk elektrischer Fata Morganen. Darum Hauptstadt. Information wird inszeniert. Ist die Kapitale heute ein multiples und amorphes Feld von Reizen? Postmoderne Architektur kappt alle Verbindungen an spezifische gesellschaftliche Umwelten. Darum Hauptstadt. Brasil, one heart were entertained in June. We stood beneath an amber moon. And softly whispered some as soon we kissed. and clung together then. Tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say now. Eine neue Form der Herrschaftslogik, Teleshopping. Überall wird Wireless LAN installiert, sodass von Bahnhöfen und Flughäfen aus drahtlos eine Verbindung ins Netz hergestellt werden kann. Ich bin on. Mobiltelefone machen Schnappschüsse und schicken diese instantan an jeden beliebigen anderen Ort. Ich bin on. Copy und Paste. Ich bin on. Kopieren und Einsetzen als beliebiges Verschieben von Szenen ich bin on. In fremde Kontexte ist eine gängige Kulturtechnik geworden. So verwandelt sich die Materialität allmählich in Virtualität. Die Kompaktheit des Materials verflüchtigt sich in die Opazität. Die Undurchsichtigkeit und Unübersichtlichkeit von Informationen. Ich bin on. Eon. Heute träumen Architekten vernehmlich von Medienfassaden, die wie überdimensionale Bildschirme funktionieren. Und die toten Wände trostloser Betonburgen in Postkartenansichten von belebten Stränden mit den Strömen fließendem Bacardi Cola verwandeln. Alles ist zunehmend unecht, ist appliziertes Lichtspiel, Berlin, ist flüchtig, hingeworfen, Moskau, gebeamt, projiziert. Mit anderen Worten, die reale Stadt Tokio nähert sich dem Aggregatzustand ihres digitalen Pendants im Netz an. Die Stadt als Gedächtnisraum wird ersetzt vom programmierten und programmierenden technischen Gedächtnis. Die Kommunikation zwischen den Menschen ist der Telegrafie übertragen worden. Avatare in Chatrooms unterhalten sich über das Medium, das sie zusammengeführt hat, das selbst das eigentliche und einzige Thema ist. Hörst du mich? Ich höre dich auch. Ja, die Verbindung ist gut. Hörst du mich noch? Gute Verbindung. Ja, die Verbindung ist gut. Ich höre dich. Ja, ich höre dich noch. 1834 benutzt Ernst Heinrich Weber einen kleinen Magneten als Kompass. Diesen stellt er darauf ein, Empfindungen zu messen. Mit Strom als Reizquelle wird der Hautsinn gemessen. Bei allen Experimenten mit dem Menschen und die Induktion, die magnetische Wirkung des Stroms, macht den Hautsinn messbar. Ist plötzlich elektrischer Strom beteiligt. Weber war schon am Bau des elektrischen Telegrafen beteiligt. Der Legende zufolge soll Archimedes bei der Verteidigung von Syrakus einige der Galeeren des angreifenden und von Marcellus geführten römischen Heeres mit Hilfe von Spiegeln in Brand gesetzt haben. Ja, die Verbindung ist gut. Das Ohr des Dionysos setzte schon damals Zukunft und Medien in eins. Die Griechen waren es auch, die den Bernstein, in dem sich Funken des Lichts verfangen, Elektron nannten. Ausgerechnet bei der Verlegung von transatlantischen Unterseekabeln, also als ein Effekt des Telefons, wird die Photosensitivität des chemischen Elements Selen von zwei britischen Ingenieuren entdeckt. Die Voraussetzung zur elektrischen Übertragung von Bildern, also als ein Effekt des Telefons, Elektron nannten. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Blumen. Wir erinnern uns an den Vietnamkrieg. Den ersten Krieg, bei dem das Fernsehen dabei war. Wir erinnern uns an den Golfkrieg. Den ersten Krieg, der für die mediale Welt inszeniert wurde. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns an Watergate. An Richard Nixons Kontrollwahn, der diesen dazu brachte, alles mitschneiden zu lassen. Die Tapes brachten den Präsidenten zu Fall. An Richard Nixons. Wir erinnern uns an die Massendemonstrationen in Aserbaidschan 1988 und an die Katastrophe der Flugschau von Rammstein, deren zufällig von anwesenden Videografen erstelltes Material in die weltweite mediale Zirkulation geriet. Wir erinnern uns an Zippergate. Auch hier waren es Gesprächsmitschnitte, die Clinton letztlich zum Rücktritt zwangen. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns an einen Polizisten namens Rodney King, der von Schwarzen aus L.A. brutal zusammengeschlagen wurde. Ein Amateur hatte zufällig alles mit der Kamera aufgezeichnet. Wir erinnern uns an das Unglück der Concorde, an den Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Mailänder Flughafen, an den Anschlag am 11. September auf das World Trade Center. Zufällig alles von Amateuren gefilmt. Wir. Die junge Amerikanerin, die jeden privaten Schritt von selbst installierten Webkameras aufzeichnen ließ und das Material ins Netz allen zur Verfügung stellte. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns an die Nacht vom 9. auf den 8. März 1929. An die erste von der Deutschen Reichspost präsentierte Fernsehsendung, die in verschiedenen Stadtteilen Berlins zu empfangen ist. Und an den 13. September desselben Jahres. Als die British Broadcast Ausstrahlung mit der regelmäßigen Cooperation von Versuchsfernsehprogrammen beginnt. Wie können wir uns an Dinge erinnern, die wir nicht selbst erlebt haben? I'm her yesterday man, I'm her yesterday man, I'm her yesterday man. Well, my friend, that's what I am, that's what I am. Individuum, contra Industrialisierung. Handschrift gegen Maschinenschrift. Das selbstgemalte Bild gegen das technische Bild. Das Auge gegen die Fotozelle. Die persönliche Erinnerung gegen das magnetische Gedächtnis. Die Literatur gegen das Manual. Das konkrete Ich gegen die Theorie. Das Ausstreuen der Saat per Hand gegen das Broadcast. Welcher Begriff eben ursprünglich aus der Landwirtschaft stammt. Einem von Gleisen geführten Zug ist es vollkommen gleich, ob er Waggons mit Kartoffeln oder Waggons mit Menschen transportiert. Der Scannerblick notiert das Gesehene einzig als das, was es für das Auge ist. Eine Ansammlung von Helligkeitswerten im Raum oder in der Fläche. Und zwar? Um einen Körper optimal wiederzugeben, muss dieser im ersten Schritt zerlegt werden. Und zwar? Dem Raster der dazwischen geschalteten Maschine folgend. Und zwar? Egal, ob der Blick des Scanners über nackte Haut oder Stoff gleitet, für ihn wird jedes Bildelement isoliert als Bildpunkt, welcher nur in seiner Lage, seiner Adresse zu den anderen Bildpunkten interessiert. Und zwar? Körper liegen nur als in der Fläche angeordnete Lichtwerte vor und sollen als solche verrechenbar gemacht werden. Und zwar? Durch das Ertasten eines Bildes Punkt für Punkt unterscheidet sich Scannen von allen Spiegel- und Projektionstechniken, die einen Bildeindruck als Gesamteindruck aufnehmen. Test- und Leitbilder des frühen Fernsehens. Birgit Schneider. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Um den Globus legt sich ein magnetisches Gehirn. Um die Erde ein elektromagnetisches Band. Ein Strom aus Bildwelten des Wissens. Die Wiederkehr der Wunderkammern des 18. Jahrhunderts. Eine skurrile Mischung aus Wissensbildern und Kunstwerken, mikroskopischen Aufnahmen von organischen und anorganischen Substanzen und Temperaturdaten aus Detroit, aus Skalen und Fotos, Wörtern und Filmen, Poesie und Chemie, Diagrammen und Ideogrammen aus Images von Dingen, die es nicht mehr gibt und Dingen, die es geben wird. Die Wunderkammern der Wiederkehr des 18. Jahrhunderts. Eine Maschine mit der Gabe zur Allgegenwart. Ein technisch-industrielles Gedächtnis, in das unser Personales eingebettet und das nicht wie unseres zeitlich, sondern räumlich verfasst ist. Unfassbar, weil unsichtbar. Weil unermesslich. Weil ewig. Weil allgegenwärtig. Weil allmächtig. Schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Schön, schön war die Zeit. Alle Kunst, Gedächtniskunst. Arme Monique. Wie Baudelaire sagt. Und die wiederum angelegt als Breitensport zwischen Zapping und Websurfen, Tele, Shop, Ping und Scanning. An einem ortlosen Ort in zeitloser Zeit. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das war unser Wortspiel. Die Redaktion der Sendung hatte Peter Kirsten.